möchte ich dich verlieren. Nie mehr darfst du von mir gehen. Immer sollst du mich begleiten. Seite steht. Niemals möchte ich dich verlieren, weil mit dir die Sonne scheint. Der Himmel Tränen weint. Bringt ein Tag mir einmal Sorgen und es geht mir gar nicht gut. Sagst du nur, das lässt sich ändern und du machst mir wieder Mut. Deine Küsse und dein Lachen sind ein Zauberelixier. Du bist alles für mein Leben. Wunderbar ist es mit dir. Oh, niemals möchte ich dich verlieren. Nie mehr darfst du von mir gehen. Tränen weint.